Zeit FM. Es ist 18 Uhr. Hallo, willkommen. Wir brechen auf zu einem weiteren Trail of Songs. Mein Name ist Arne Schumacher. Am Rande eines Waldes starten wir heute. Andreas Mayrock nimmt uns mit. Ein Track seiner Forest Tapes, in denen erzählt er Geschichten, Stories. We ignored all warning lights. We ignored all smells of smoke. Thought it's surely just a little thing. We thought we knew. Thought we knew. Now all these stories we've been told, all these stories told to tell, all these stories we've been told to tell ourselves. The Yorkshire pile. Soon we'll be digging through the pile. Soon we'll be digging through the pile. Looking for a sign. Looking for a sign of life. Aufgeheizter Boden, Heated Land, ein zugegeben etwas merkwürdiger Name für ein Songprojekt für das kleine Kollektiv, mit dem er Musik macht. Andreas Mayrock, der diese Aufnahmen gemacht hat in einem kleinen Dorf im bayerischen Wald. Schlicht, ohne Produktionsfirlefanz, direkt ins Mikro sozusagen. Das zaubert Intimität herbei und das passt, finde ich, zu diesen Stücken, sehr persönlichen Songs in kammermusikalischen Besetzungen. Wir haben es gerade gehört, 10 Songs insgesamt hat er hier veröffentlicht als Forest Tapes. Kollege Josh Edwards, auch er einer, der immer nah bei sich ist, direkt aus dem Leben, aus den persönlichen Erfahrungen und Empfindungen heraus Songs macht. Trotzdem nutzt auch er ein Pseudonym. Blanco White nennt er sich. Musik. tuck the hint with one eye open. Knowing they deceive me. On and on, but I'm going nowhere. Swept me out of drift. Blanco White, Josh Edwards, der Engländer, der in Tarifa war, am Südziffel Spaniens gelegen, eine beliebte Urlaubsregion unter anderem. Für ihn war das ein Testlauf nach einer schwierigen Erkrankung, wie er selber geäußert hat. Der hat ihn gelöst, ihn gesundheitlich und kreativ wieder gestärkt. Deshalb heißt dieses neue Album Tarifa sehr dreamy, mit Songs voller Atmosphäre und voller Sehnsucht. Don't go hiding now, Blanco White. Searching every door. Now all the light is gone. mosaic stretching on the walls, thousand colors all like none and unknown, and together they all fell back in the blink of an eye. Cold cut through me and swept them out of sight. Now I wake to walk the rest of my life and waiting for when that light. FM. I've been trying to swallow the sun. I've been running from the morning every night. The seasons cycle through in their colors, and I'm somewhere between a woman and a child. I've been having dreams where I'm flying, flying underneath the prairie moon. The weed stretches out like an ocean, and I know I won't be coming home soon. I am dizzy with my memories and the feeling of time spinning past. I got whiplash and the cars won't slow. No, they only continue to crash. I had a man, he thought himself a cow. But I thought cowboys were brave. And he went running off like a coyote, running with his tail between his legs. He's probably downtown drinking up the neon, pouring his best line into a glass, smiling a smile he saw in a movie. But cardboard charms are not built to last. I am dizzy with my memories and the feeling of time spinning past. I got whiplash and the cars won't slow. No, they only continue to crash. I am dizzy. sehr schönes, verheißungsvolles Debüt ist dieses Album, finde ich. Das war das Titelstück Whiplash. Joby Riccio heißt diese Frau, Mitte 20 ist Joby Riccio, geboren, aufgewachsen in Colorado, nahe Denver. In Nashville lebt sie inzwischen der Roots-Song-Stadt lange schon, auch jenseits aller Country-Klischees, kann man getrost sagen. Diese Songs hier sind im Laufe mehrerer Jahre entstanden und nach produziert worden. Songs, in denen sie unter anderem das Erwachsenwerden prozessiert hat. Auch ihr queeres Coming Out. Sehr schön arrangiert sind die Stücke, sorgfältig nach und nach entwickelt. Eine Facette des Heran- und Herauswachsens. Der Song Homesick, Joby Riccio. The ache of afternoon woe touches the sycamores, the place the birds sing for. What a beautiful party. These people talk the same, drinking stars and then champagne. Deep in my coat pockets, I find that old familiar feeling, homesick, homesick. The city opens her palm, and we hit all the greens, burning gasoline. I feel young and kind of pretty. My mind is far from the skyline on that old familiar back road. Homesick, homesick. Chase the sunsets down, making canyons in the clouds, but packed away in my suitcase what I didn't mean to bring, that old familiar. Guillermo Larsen ist das Geiger aus Norwegen, ein Folkmann mit weiterem Horizont. Das hat man hier auch schon gehört, auch in Jazz-Zusammenhang ist er schon aktiv gewesen. Blå heißt dieser Titel, das norwegische Blau, ein Track seines ganz neuen Trio-Albums. Ein gestandener Songhaudegen aus den Staaten, Jerry Joseph, diesmal in den souveränen Produktionshänden eines gleich alten Kollegen aus New York, Eric Amble, eine der Roots-Kapazitäten seit Jahrzehnten in den USA als Musiker und als Produzent. Am I okay, Jerry Joseph? My vom Leben gegerbt. Jerry Joseph, Anfang 60 ist er inzwischen, aus Kalifornien stammt er, eine bunte Abstammungslinie hatte, einschließlich syrischer und libanesischer Wurzeln. Als Jugendlicher war er ein Draufgänger, mit 20 dann die erste Profi-Band. Heute lebt er im Nordwesten der USA, in Oregon, in Portland, und ist nach wie vor eng verbunden mit Kumpels, zum Beispiel aus der Southern Roots-Szene, Drive-by-Truckers, Widespread Panic-Bands wie den. Ihr hört den Trail of Songs auf Byte FM. Arne Schumacher ist mein Name. Einen Teil seiner Jugend hatte Jerry Joseph in Neuseeland verbracht. Von dort stammt Grant Hauer, auch er schon länger dabei, bluesständig. Er hat Maori-Wurzeln, also von Urbewohnern Neuseelands. Sein neues Album ist sehr elektrisch und bluesrockig mit stilistischen Schlenkern. Hier singt er über Rhythm and Blues und New Orleans-Einflüsse und zeigt aber vor allem jede Menge Soul. Grant Hauer, Bad Mofo. motherfucker. The guy's a bad motherfucker. The guy's a bad motherfucker. Jede Menge Bad Motherfuckers in der Soul-Historie, aber natürlich auch in der Blues-Geschichte. Grant Hauer, Maori-Bluesmann aus Neuseeland. Mana Blues heißt dieses Album, das auch in einigen Songs auf die Geschichte und Erfahrungen seines Volkes eingeht. Ein First für ihn, für Grant Hauer. Nochmal Jerry Joseph aus den Staaten. Baby, You're the Man Who Would Be King heißt dieses neue Album. Gitarrist ist Produzent Eric Amble himself für Jerry Joseph. Ground sugar left in your cup. Had you told me you loved me, there's a lot I would have gave up. 20 years gone, I still hear them calling your name. When my blood hits the bottom, my heart starts beating the same. Take a look, take a look, take a look, take a look. Recall the tremors, the terrible way that it shook. Take a look, take a look, take a look. Well, it's best to remember, 'cause today we start burning the books. In the rage and betrayal, we had to concede that we lied. Told you to go, I wasn't suggesting you die. But you took it yourself, and I don't think the taking's on me. Now the ink's disappearing, and there isn't much time left to read. No. Take a look, take a look, take a look, take a look. Recall the tremors, the terrible way that it shook. Take a look, take a look, take a look. Well, it's best to remember, 'cause today we stop burning books. Stacks upon stacks, buckets and shelves. Lots of the stories best left to ourselves. Innocent pictures of heaven and hell, let it all burn away. Back at the commune, in the domes and the trailers we hid, I put you in stories of magic and sweet little kids. Eluded by physics and the knowledge I had to play through. Still under black Scottish castles, I still am reminded of you. Take a look, take a look, take a look, take a look. Recall the tremors, the terrible way that it shook. Take a look, take a look, take a look. It's best we remember, 'cause today we start burning the books. Take a look, take a look, take a look, take a look. Recall the tremors, the terrible way that it shook. Take a look, take a look, take a look. Well, it's best to remember, 'cause today we start burning the books. Yeah, it's best we remember, 'cause today we start burning the books. Byte FM. Bite on the first night. could tell I would never be done. Couldn't get right in a past life, trying to hold what was already gone. There's a darkness looking in like a kind of spiraling, holding hands at the edge. You make a little whirlpool in my heart, tiny constellation. Du hast einen kleinen Whirlpool in meinem Herzen ausgelöst. I love you, I'm ready to set it on fire. Jenny Owen Young ist einer der schönsten Tracks, finde ich, ihres, Comeback-Albums, muss man, glaube ich, sagen, nach mehr als 10 Jahren Albumpause. Das Debüt, das hatte sie vor 18 Jahren rausgebracht, da war sie 23. Geboren in New Jersey, später hat sie in Brooklyn, New York gelebt. Ein Album folgte nach. Danach ist sie viel unterwegs gewesen, hat Songs für andere geschrieben oder mit ihnen geschrieben. Panic at the Disco zum Beispiel. Damals lebte sie in Los Angeles, Südkalifornien. Vor allem aber musste sie ein kompliziertes, turbulentes, privates Leben auf die Reihe bringen. Coming out, Hochzeit, schnelle Trennung, neue Hochzeit, neue Selbstfindung und so weiter. Jetzt lebt Jenny Owen Young in Maine im Nordosten der USA. Dieses Album hat Josh Kaufmann betreut, Bonnie Light Horseman, Josh Ritter und viele Namen, eine 1A-Adresse für sensible Amerikaner-Produktionen. Und genau so ist es geworden, dieses Album. Noch ein Song daraus, ein abgründiger im wahrsten Sinne des Wortes. Bury Me Slowly. Retainer teeth once, different from these ones. I got a loner out in the driveway. I lost my own car, she's strewn across the highway. Give me a reason, give me a footnote. Tell me I'm yours, or tell me that I won't be in the morning when I'm up early, telling you straight that I meant to get dirty. Jenny Owen Young, Songs aus dem neuen, ihrem dritten Album, Avalanche, Erdrutsch heißt es. Margo Silka aus dem Nordwesten, aus Oregon, der Opener ihres neuen Albums hier auf dem Trail of Songs bei Byte FM, Lowland Trail. Pushing higher. Margus Silka, Songfrau aus den Staaten, wunderbares, erhebendes Album und ein erhebender Albumtitel, Tal der Herzensfreude, Valley of Heart's Delight. Andrea Scherer, der Vokalartist aus der Schweiz, im Duett mit Gitarrist Kalle Kalima, Multitasking im Bestreben nach Perfektionierung des Ichs. I am multitasking at my full potential. I am my own best version, my latest re-edition. Lift me to full perfection, seek immortality. My algorithm freezes for all eternity. Produced 100 versions, that there is research needed. I can control all facets. I'm bored of imperfection. The final coronation is what I seek to find. Connect me to the wire, plug me in and twist my mind. Go! Full potential, I am my own best version, my latest re-edition. My body's just a prison, not meant to linger on. Come in and hack my system, exploit my puzzled soul. Produced 100 versions, that there is research needed. I can't control all facets. I'm bored of imperfection. Final coronation is what I seek to find. Connect me to the wire, plug me in and twist my mind. Oh. Andrea Scherer, Stimme und Vokaltrompete, und Kalle Kalima, Gitarre, ein Song ihres neuen Duo- bzw. Trio-Albums auf vielen Stücken, Evolution. Damit sind wir auch schon wieder auf der Schlussstrecke dieses Trail of Songs. Arne Schumacher ist mein Name. Ich danke euch fürs Hören, fürs Dabeisein. Bleibt dran für das Byte FM Magazin. Hört ihr am Samstagmorgen. Dann folgt jetzt, wie gewohnt, Neuland. Die letzte Strecke führt uns nochmal durch einen Wald. Den Weg weisen Rümden. Das Trio aus Schweden bzw. Norwegen. Bügge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström. A Walk in the Woods. Das Album dazu fängt Naturerfahrungen ein zwischen Wald, Wiesen, Tal und Berg bis hinauf in den Himmel. Rümden, schönen Tag euch noch. Tschüss.